So schnell hat die EU-Kommission selten zuvor einen selbstgemachten Vorschlag wieder einkassiert. Nur 4 Tage jung war die Idee, das zusatzkostenfreie Roaming in der EU ab Sommer 2017 auf 90 Tage zu begrenzen. Da war es Kommissionschef Juncker höchstpersönlich, der die Notbremse zog und nach der durchaus heftigen Kritik erklären ließ, wir nehmen den Vorschlag zurück und erarbeiten einen neuen. It is simply not good enough. Der Vorschlag ist schlicht nicht gut genug aus Sicht unseres Präsidenten. Daher hat er uns angewiesen, noch härter zu arbeiten und mit etwas Besserem aufzuwarten. Come back with something better. Erklärte EU-Kommissionssprecher Alexander Winterstein. Ob die zu Recht oder Unrecht kam, zweifelsohne war es die heftige Kritik, die auf die Brüsseler Behörde eingeprasselt war, sobald die ihre 90-Tage-Pläne erläutert hatte, die den Sinneswandel bewirkte. Sowohl Verbraucherschützer als auch sämtliche Fraktionen im EU-Parlament hatten die Vorschläge bemängelt. Schließlich gäbe es ja das EU-Versprechen, die Roaming-Gebühren würden ab Sommer 2017 vollkommen wegfallen. Klar ist, ohne die Zustimmung des Parlaments käme die Kommission mit ihrem Vorschlag nicht durch. Der Präsident hat die Rückmeldungen natürlich wahrgenommen, von Verbraucherorganisationen, von Parlamentariern und anderen. Die Kommission hat sich dieses Feedback ja in der Tat gewünscht. Und im Lichte dessen hat der Präsident nun entschieden, dass der Vorschlag ungenügend war. Deshalb kommt nun ein besserer. Bereits vor einem Jahr hatte die EU die für Urlauber freudige Nachricht verkündet, pünktlich zu den Sommerferien 2017 würden die Zusatzkosten für Telefonate, SMS-Nachrichten und Internetsurfen im EU-Ausland komplett abgeschafft. Daher wirkte die Mitteilung der EU-Kommission für viele auch einigermaßen verwirrend, dass man die gebührenfreie Zeit auf 90 Tage begrenzen wolle. Da half es auch nichts, dass man in Brüssel erklärte, den Luxus länger als 90 Tage pro Jahr zu urlauben, würde ja wohl ohnehin kaum jemand genießen. Und die Regelung sei nötig, um Missbrauch auszuschließen. Verhindert werden sollte damit nämlich, dass jemand auf die Idee kommt, sich bei einem Billiganbieter, egal ob der in Spanien oder Litauen sitzt, eine SIM-Karte zu besorgen und damit dann das ganze Jahr über, zum Beispiel in Deutschland, zu telefonieren. Jedenfalls sah sich angesichts der allgemeinen Ratlosigkeit der Kommissionssprecher von den Journalisten in Brüssel allerlei bohrenden Fragen ausgesetzt. Ich höre hier unterschwellig die Kritik heraus, dass wir zugehört und reagiert haben. Oft kritisiert man uns dafür, dass wir nicht zuhören, jetzt dafür, dass wir zuhören. Eins davon kann nicht stimmen. Jetzt gehen wir zurück an die Arbeit und machen einen besseren Vorschlag. Die EU-Kommission war schon immer in der verzwickten Lage, die Interessen der Verbraucher und der Telekom-Unternehmen unter einen Hut bringen zu müssen. Wobei man ihr zugutehalten muss, dass sie es war, die durch viel Druck ein stetiges Abschmelzen der Roaming-Gebühren überhaupt erst bewirkt hat. Dass die Brüsseler Behörde nun für Verwirrung sorgt, dürfte sie selbst am meisten schmerzen. Aus dem EU-Parlament sind nun parteiübergreifend positive Reaktionen zur Rolle rückwärts beim Roaming zu vernehmen. Grüne und Sozialdemokraten stellten fast gleichlautend klar, dass sie nun die tatsächliche Abschaffung der Roaming-Gebühren in Europa erwarten. Auch die CSU erklärt, was beschlossen wurde, muss gelten. Wie genau die Kommission nun alle Seiten zufriedenstellen kann, ist aber nach wie vor unklar.